Wenn ich einen Entwurf anfasse und innerhalb von 30 Minuten kein Gefühl dafür habe und keine richtig gute Idee, dann habe ich keine gute Idee. Interessiert mich alles, was mit Architektur zu tun hat, mit der Zukunft der Architektur. Ja, ich bin hier seit etwa 10 Jahren wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wenn man ganz ehrlich ist, sind das die Menschen, die viel mehr Architektur beeinflussen. Dann unsere Vorväter gemacht, was haben die für intelligente Konzepte aus Not heraus entwickelt. Man weiß ja nie alles, logischerweise. Und da hat die Architektur eine große Aufgabe. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Herzlich willkommen in unserer Sendung über Architektur und Städtebau. Die Stimme der Architektur. Wir haben heute eine Sondersendung, wo wir innerhalb 5 Stunden versuchen werden, das so sehr oft erwähntes Land in den Medien, nämlich Afghanistan, näher zu bringen. In diesen 5 Stunden erwartet Sie verschiedene Beiträge und Interviews über Afghanistan und zum Teil aus Afghanistan. Sie werden Informatives, Lebendiges, Trauriges, Lustiges und vor allem Wahres über Afghanistan zu hören bekommen. Unser heutiger Programm fängt erst mit einem Bericht über das Land Afghanistan, seine geografische und klimatische Lage, die Bevölkerung und seine Geschichte natürlich in Kurzfassung. Anschließend erwartet Sie einen Kurzbericht über die Hippies in Afghanistan und ein Interview über Kunst und Malerei in Afghanistan. Außerdem machen wir Sie mit einem afghanischen Volksmusiker bekannt. Er wird uns über sich und die afghanische Folklore berichten. Später erwartet Sie 3 Interviews mit Professor Yazdani, Professor an der Uni Balch, Architekt Dietmar Schumann, der 2007 als Reserveoffizier in Afghanistan stationiert war und bei einem Schulbau mitwirkte. Und einen Interviewabschnitt mit Ingenieur Ahmadi, der in Jalalabad tätig ist. Und natürlich haben wir diesmal auch einen Gast im Studio, nämlich Architekt Faruqi, der aus Afghanistan stammt und über sein Projekt in Afghanistan berichtet. Das Ganze wird mit afghanischer Musik geschmückt. Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt, ein Reiter vor Jalalabad hält. Wer da? Ein britischer Reitersmann, bringe Botschaft aus Afghanistan. Afghanistan? Er sprach es so matt. Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt. Sir Robert Dale, der Kommandant, hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand. Sie führen ins steinerne Wachthaus hin, sie setzen ihn nieder an den Kamin. Wie wärmt ihn das Feuer, wie labt ihn das Licht? Er atmet hoch auf und dankt und spricht. Wir waren 13.000 Mann. Von Kabul unser Zug begann. Soldaten, Führer, Weib und Kind erstarrt, erschlagen, verraten sind. Zersprengt ist unser ganzes Heer, was lebt, ihr draußen in Nacht umher. Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt, seht zu, ob ihr den Rest ihr retten könnt. Sir Robert stieg auf den Festungswall, Offiziere, Soldaten folgten ihm all. Sir Robert sprach, der Schnee fällt dicht. Die uns suchen, sie können uns finden nicht. Sie irren wie Blinde und sind uns so nah. So lasst sie hören, dass wir da. Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus. Trompeter, blast in die Nacht hinaus. Da huben sie an und sie wurden nicht müd. Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied. Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, dann Hochlandslieder wie Klagegesang. Sie bliesen die Nacht und über den Tag, laut wie nur die Liebe rufen mag. Sie bliesen, es kam die zweite Nacht. Umsonst, dass ihr ruft, umsonst, dass ihr wacht. Die hören sollen, sie hören nicht mehr. Vernichtet ist das ganze Heer. Mit 13.000 der Zug begann. Einer kam heim aus Afghanistan. Das war das Gedicht Das Trauerspiel von Afghanistan, geschrieben von Theodor Fontane, gelesen von unserem Freund Norman Reppingen. Jetzt fangen wir mit Afghanistan und die geografische Lage Afghanistan. Afghanistan ist eine Binnenstadt in Zentralasien. Es grenzt im Norden an Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan, im Osten an China und Pakistan und im Süden ebenfalls an Pakistan und im Westen an den Iran. Die Gesamtfläche Afghanistans beträgt 652.225 Quadratkilometer und ist somit fast 2-mal so groß wie Deutschland. Und die Hauptstadt des Landes ist Kabul. Afghanistan ist überwiegend ein Gebirgsland, keinen direkten Zugang zum Meer hat. Klimatisch gesehen gehört Afghanistan, gehört der Süden des Landes bereits zu den wärmeren Subtropen, in denen der Anbau von Dattelpalmen möglich ist, während der Norden eher zur gemäßigten Zone gehört. Die winterlichen Westwinde bringen meist mäßige Niederschläge, während die Sommer ausgeprägt trocken sind und nur im äußersten Südosten der Monsun für Regen sorgt. Im Winter sind wegen der größten Höhen des Landes vor allem im Norden auch Schneefälle bis in die Täler möglich. Das Temperaturspektrum ist das größte der Welt. Es reicht von minus 50 bis plus 53 Grad. Bevölkerung. Afghanistan ist ein Vielvölkerstaat mit ca. 31,1 Millionen Einwohner und davon sind ca. 2,5 Millionen Afghanen Nomaden oder Halbnomaden. Der überwiegende Teil der Bevölkerung Afghanistan gehört einer der vier großen ethnischen Gruppen der Pashtunen, der Tadschiken, der Usbeken und der Hazara an. Die Pashtunen sind die Begründer und Namensgeber des Landes. Sie machen 40% der Bevölkerung aus. Tadschiken sind persischer Abstammung und machen 30% der Bevölkerung aus. Zusprache, Amtssprache sind Pashtu und Dari, wie die persische Sprache in Afghanistan heißt. Jedoch werden in Afghanistan schätzungsweise 57 verschiedene Sprachen und Dialekte gesprochen. Über 99% der afghanischen Bevölkerung sind Muslime. Sie gehören überwiegend der sunnitischen Glaubensrichtung an. Etwa 14% der Bevölkerung, davon die meisten im Westen, an der Grenze zu Iran, gehören der schiitischen Glaubensrichtung an. In einigen Städten gibt es kleine Gruppen von Hindus. Jetzt hören wir ein Stück, ein instrumentales Stück aus Afghanistan mit afghanischen Musikinstrumenten. Eine sehr meditative Musik. Da hast du nicht so unrecht. Von wem ist dieses Musikstück? Humayun Sakhi, genau so hieß er. Ja. Die Musik geht auch wie eine Spirale hoch und dann kommt runter. Ist das auch dauert auch lange. Das ist wie afghanische Geschichte. Ja, die afghanische Geschichte ist auch lange. Also es ist auch zu erwähnen, das Musikstück, also es waren zwei Instrumente, die gespielt wurden. Tabla, das ist ein Trommelinstrument und Rubab ist ein 18-seitige Saiteninstrument. Dann nach dem langen Musikstück fangen wir mit der langen Geschichte von Afghanistan, natürlich in Kurzversion. Das Gebiet des heutigen Afghanistan war, wie Funde belegen, spätestens ab dem Mesolithikum besiedelt und ab etwa 200 vor Christus lassen sich auch feste Siedlungen, einschließlich Paläste und Tempeln, nachweisen. Afghanistan hat eine weite und lange Geschichte. Im Laufe der Geschichte herrschten verschiedene Mächte in dem heutigen Gebiet Afghanistan. Und das Gebiet hatte verschiedene Namen wie Orion, Khorasan und Afghanistan. Das heißt, Afghanistan hat auch über Khorasan mit Iran, kann man auch Reich, Persische Reich, ja. Waren die, haben ja zusammengehört sozusagen, Iran und Afghanistan. Ja. Der Pashtune Ahmad Shah Durrani gründete im Jahre 1747 ein selbstständiges Königreich im Osten des Iran, im Gebiet Khorasan, das als Vorgänger des modernen Staates Afghanistan betrachtet werden kann. Damit gilt er allgemein als Gründer Afghanistan. Das von Ahmad Shah Durrani gegründete Reich zerbrach schon bald wieder an innere Streitigkeiten und Einmischungen von außen. Wenig später geriet Afghanistan in den Einflussbereich der expandierten Briten. Der Name Afghanistan wurde erst im 19. Jahrhundert eingeführt und erst 1919 als Staatsname etabliert. Also Afghanistan mit der heutigen Grenze gibt es seit Ende 19. Jahrhundert unter der Regierung Amir Abdullah Rahman, der von 1880 bis 1901 regierte. Von 1901 bis 1919 regierte sein Sohn Amir Habibullah Khan. In dieser Zeitspanne war Afghanistan ein relativ ruhiges Land. 1907, nach seiner Indienreise, bemerkte Amir Habibullah Khan, wie sehr sein Land zurückgeblieben ist. und beschloss, dies zu ändern. Unter seiner Regierung machte Afghanistan die ersten Schritte in Richtung Modernisierung. Er brachte zum Beispiel Telefon, das erste Auto, Fotografie, Poststelle, Bandebare Jabul Saraj, das ist die erste Stromversorgung, Trinkwasser durch Leitung von Pakman nach Kabul. In seiner Zeit wurden die ersten Schule, Lycée Habibia, im Jahre 1903 eröffnet und die erste Zeitung Sarajul Akhbar rausgebracht. In dieser Zeit ist auch eine deutsche Schule begründet. Ist das diese Nejat-Schule? Die deutsche Schule, die kommt viel später, erst in 20er Jahren. Ja. Aber in diesem Zeitschrift, was ich dir erwähnt habe, da wurden auch im Jahre 1919 zum ersten Mal auch europäische Literaturen rausgebracht. Und 1919 übernahm Amir Amanullah Khan, einen Tag nach dem Tod seines Vaters, Habibullah Khan, die Regierung und regierte bis 1929. Und unter ihm kam auch die erste deutsche Schule. Das ist auch die afghanische Herrscher, der sich Amir al-Mu'minin, der Herrscher von Gläubigen, genannt hat. Das mag sein. Mag sein. Mag sein. Also ich weiß von ihm, dass er unter seiner Regierung wurde Afghanistan vollkommen unabhängig. Das heißt auch außenpolitisch, also sein Vater hatte ja auch die Macht über Afghanistan, aber Außenpolitik hatten die Briten das Sagen. Und erst unter Amir Amanullah Khan war dann Afghanistan auch außenpolitisch unabhängig. Er versprach Verbesserungen und brachte rasant viele Veränderungen. Er wollte innerhalb kürzester Zeit die westlichen Werte in Afghanistan einbringen und Afghanistan modernisieren. Unter seiner Regierung wurden zum Beispiel Sklavereien verboten. Er führte auch Kleidungsordnung, das heißt, statt afghanische Tracht musste man musste auf der Arbeit europäische bzw. westlich sich anziehen, also Anzüge. Für die Frauen die Beseitigung der Verschleierung. Es wurden 2 Mädchenschule gebaut, damals gab es noch keine. Das ist fast wie die Änderungen, die Reza Shah im Iran gemacht hat. Das ist gut, dass du es erwähnst. Ja, Amir Amanullah Khan, Reza Shah, und in Türkei hat in der Zeit Atatürk regiert. Die waren sehr gute Freunde und alle drei, glaube ich, wollten die Tür bzw. die westlichen Werte in ihren Ländern reinbringen und ihre Länder modernisieren. Ja, ich habe halt erwähnt, dass die 2 Mädchenschulen dort gebaut worden sind. Und er schickte auch 12 bis 15 Mädchen nach Türkei zum Studieren, was in der Zeit auch unglaublich war. Außerdem lud er ägyptische und türkische Lehrkräfte, um die Bildung in Afghanistan zu fördern. 1922 wurde die Esterlol-Schule mit französischem Schulsystem eröffnet und 1923 Amoni-Schule mit Hilfe der Deutschen erbaut worden und mit deutschem Schulsystem. Und in 27 Rosi-Schule mit englischem Schulsystem. Im 1921 gab auch Studentenaustausch mit Frankreich, Türkei, Schweiz und Deutschland. Von 1927 bis 28 begab sich Amanullah Khan mit seiner Frau König Suraya auf eine große Reise in den Ländern wie Indien, Ägypten, Italien, Frankreich, Belgien, Deutschland, England, Polen, Russland, Türkei und Iran. Also wie gesagt, in der Zeit war auch Afghanistan nach außen auch sehr präsent. Das ist auch interessant zu erwähnen, dass in der Zeit von Habibullah die Erste, ich glaube der Vater von Amanullah, die Jungafghanen, Jawanane Afghan, entstanden. Also in die Regierungszeit Habibullah die Erste entstand in Fortführung der bestehenden religiös begründeten Herrschaftsauffassung die afghanische Nationalbewegung. Jawanane Afghanistan. Mhm. Ja, und nach Amir Amanullah Khan regierte der Habibullah Kalachani. Er war auch bekannt als Bachi Sakau. Er war gegen jegliche Modernisierung und in seiner Regierungszeit schloss er auch alle Schulen. Und 1929, also kurz darauf, kam der Sepah-e Salar, also Mohammad Nadir aus Frankreich und übernahm die Macht. Er war weder für die zu schnelle Modernisierung in der kurzen Zeit wie sein Vorgänger, wie Amir Amanullah Khan, noch für den konservativen Regierungsform von Habibullah Kalachani. In seiner Zeit wurden die ersten Universität Pahantune Kabul und der erste Volksbank eröffnet und er wurde aber 1933 ermordet. Und nach seinem Tod wurde sein Sohn, sein 19-jähriger Sohn Mohammad Zohair Shah, den auch viele kennen, zum König. Vielleicht ist auch zu erwähnen, dass in der Zeit von Nader Shah das Bekenntnis zum sunnitisch-hanafitischen Islam wurde in Verfassung von 1931 wieder verankert. Der Islam war nun wieder Staatsreligion. Und der Scharia wurde zur allgemeingültigen Rechtsordnung erhoben. Nur Sunniten konnten in die höchsten Ämter gelangen und mit der Jamiatul Ulama wurde ein Gremium geistlicher Gelehrte geschaffen, das die Rechtmäßigkeit der Legislative überprüfte. Ja. Ja, das sind ja Sprünge. ja, also jetzt kommen wir zu seinem Sohn. Dann kommen wir zu Zohair Shah, also zu seinem Sohn. Ich mache jetzt sowieso auch alles so in kürzester Fassung, um zu erwähnen, wer was gemacht hat, beziehungsweise was für die Entwicklung des Landes halt wichtig war. Nach dem Tod Nader Shah. Genau, Mohammad Nader, kam sein Sohn Zohair Shah, wurde zum König ernannt. Jedoch die Macht besaßen die Onkel Zohair Shahs. Die ersten 17 Jahre Sardar Mohammad Hashim Khan, der die Ideologie von Nader Khan verfolgte. Es war eher eine diktatorische Regierung. Und nach Hashim Khan regierte sein Bruder Shah Mahmud Khan, der als demokratischer Vater bekannt war. Zum ersten Mal in dieser Zeit bekam die Bevölkerung Stimmrecht. Zohair Shah war, wie Amanullah Khan, auf vielen Reisen und Begegnungen mit anderen Politikern. Man könnte sogar von einer Weltreise sprechen, deswegen will ich jetzt nicht alle Länder hier erwähnen. Man nennt auch die Zeit zwischen 1963 bis 1978 die goldene Zeitalter von Afghanistan. Genau, unter Zohair Shah. Nach der Nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Afghanistan in Vergesslichkeit. Iran und Pakistan hatten die Aufmerksamkeit der Amerikaner. 1973, Zohair Shahs Regierung wird durch einen von Daud Khan und der PDPA, Afghanische Kommunistische Partei, geführten Militärputsch gestürzt. Während er sich im Urlaub in Europa, ich glaube sogar in Italien war das, aufhielt. Daud Khan, man muss auch sagen, Daud Khan war der Cousin von Zohair Shah. Daud Khan schaffte die Monarchie ab und ernannte sich selbst zu Präsidenten. Die Afghanische Republik war damit gegründet und die afghanische Guerilla-Bewegung Mujahideen wird auch in dieser Zeit geboren. In 1978 gab es eine blutige Kommunistenputsch. Daud wird umgebracht, Taraki wird Präsident und Karmal sein stellvertretender Premierminister. Der Taraki bleibt aber nicht lange in Regierung. Er regiert etwa 100 Tage. Und am 27.12.1979 kam Babrak Karmal zur Macht, wurde zu Präsident ernannt. 1979 gab es auch Massenermordungen. Amerikanischer Botschafter wird ermordet. Taraki wird umgebracht. Und Hafizullah Amin, ja genau, vorher kommt, Hafizullah Amin übernimmt die Präsidentschaft. Und Amin wird aber hingerichtet und der Babrak Karmal wird, durch Babrak Karmal wird er ersetzt. Im Dezember marschiert die Sowjetunion in Afghanistan ein. Also unter die Regierung Karmal. Hat Karmal mit zwei Gruppierungen Parcham und Khalq auch zu tun? In dieser Zeit gab es dann auch die zwei Gruppierungen Parchami und Khalqi, wobei ich das später dann dir sage, weil unter den Kommunisten gab es dann wiederum zwei Verzweigungen, die Parchamis und die Khalqis. Ja. Eine der Gruppe war für Taraki und Karmal und der andere war für Dr. Najib. 1984, die UN sendete Untersuchungsbeamten nach Afghanistan, um gemeldete Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen. Dr. Najibullah. Am 1986 wird Karmal durch Dr. Najibullah ersetzt. Dr. Najibullah war ebenfalls für Modernisierung und für Bildung. Und unter seiner Regierung wurden auch 1989 die Sowjetunion nach Hause geschickt. Totaler Rückzug Sowjets. Der Friedensvertrag wird in Genf unterzeichnet. Und im 1992 kommen die Mujahideen nehmen Kabul ein. Die Mujahideen gründen eine islamische Stadt. Professor Burhanuddin Rabbani wird zum Präsident gewählt. In der Zeit wird Najibullah von der UN geschützt. 1996 die Taliban-Miliz winkt Präsident Rabbani und seine Regierung Kabul zu verlassen. Nach der Eroberung Kabuls wird Najibullah von den Taliban öffentlich gehängt, wobei er auch unter den UN-Schutz war. Ja, und das ist auch interessant zu erwähnen, dass in der Zeit vor dem kommunistischen Macht wurde auch eine Landesreform durchgeführt. Die Landreform verordnete eine ablehnende Haltung der Bevölkerung. Die Landreform offenbare einmal mehr, wie schlecht die urbane Intelligenzia über die ländlichen Verhältnisse informiert war. Dies war umso erstaunlicher, als viele Khalris aus ländlichen Regionen stammen. Dann lass uns mit der Geschichte hier kurz aufhören. Und mit einer Volkstanzmusik, der Volkstanz heißt Atan-Musik, beginnen. Wir fangen mit einem kurzen Beitrag über Hippies in Afghanistan. Und das ist von Parangiz Masud, die gerne mal über Hippies berichten wollte, weil sie der Meinung war, dass die, das Bild der Afghanen heutzutage in den Medien ganz ein anderes Bild entspricht. Man redet von Afghanistan nur im Hinblick von Krieg. Man versteht unter Afghanistan Zerstörung, Terrorismus. Und damit wollte sie auch uns daran erinnern, dass Afghanistan, dass es eine Zeit gab, wo Afghanistan auch als ein wunderschönes Land bezeichnet wurde und viele Menschen hingezogen hatte. Ja, das Thema ausgesucht, weil viele sich nicht vorstellen können, dass Afghanistan auch früher mal ein Land war, wofür man sich interessiert hat, was einen fasziniert hat und das Leute aus aller Welt angezogen hat, welches man entdecken und kennenlernen wollte. Also am Anfang will ich ein, zwei Sätze allgemein über die Hippies sagen und dann gehe ich näher drauf ein, auf die Hippies in Afghanistan. Hippies sind eine Gruppe aus jungen Rucksacktouristen aus aller Welt. Meist vertreten in dieser Bewegung sind Westeuropäer, Japaner, Australier und Nordamerikaner. Bei ihnen stehen Ideen wie Selbstfindung, Gottfindung und Kommunikation mit anderen Völkern im Vordergrund. Sie sind auf der Suche nach spiritueller Erleuchtung und Freiheit. Diese gegenkulturelle Jugendbewegung entstand in den 60er Jahren. Sie stellt die ihrer Meinung nach sinnentleerten Wohlstandsideale der Mittelschicht in Frage. Deshalb flüchteten und flüchten vielleicht immer noch die Hippies aus der spießigen Bürgerwelt in unbekannte Länder. Der legendäre Hippie Trail beschreibt die Reiseroute der Hippies in den 60er und 70er Jahre von Europa nach Ostasien. Solche Reisen starteten meist in verschiedenen Ländern Europas mit den Endzielen Goa, Indien und Kathmandu, Nepal. Einige ihrer Anhaltestationen, Durchreisestationen waren Istanbul, Teheran, Peshawar und Kabul. Die Hippies tauschten ihre Ideen und Erfahrungen in Hotels und Unterkünften, wie zum Beispiel in dem legendären Padding Shop in Istanbul oder den Amir Kabir in Teheran. In Afghanistan ließen sich zwischen den 60er und 70er Jahren jährlich 1000 westliche Reisende nieder. Denn das Motto der über 40.000 jungen Rucksacktouristen im Hippie Trail lautete Camping in Afghanistan. Bis zum Militärputsch 1978 galt Afghanistan als eines der faszinierenden und interessanten Reiseziele überhaupt. Es war das Land, das in der Vorstellung der Westler wie ein Paradies erschien, wo der Hippie-Traum vom wilden, unberührten Leben Wahrheit wurde. Stichwort Summer of Love. Wunderschöne Landschaften, unberührte Natur, gastfreundliche Nomadenvölker und die besten Drogen der Welt machten aus Afghanistan tatsächlich ein Hippie-Paradies. Leider hat sich jedoch dieses Paradies nach so vielen Jahren in eine Hölle verwandelt. Durch sowjetische Invasion, Terror und Fundamentalismus und Bürgerkrieg. Aber Afghanistan kommt wieder langsam zur Ruhe. Man sieht wieder Westler durch die Straßen von Kabul gehen. Kabul hat das Fenster zur Welt geöffnet, wenn auch nur einen Spalt breit. Das gibt wieder Hoffnung für eine bessere Zukunft. Die Hippies gewöhnten sich an das Leben in Afghanistan. Sie nahmen ihre europäische Kleidung ab, mieteten sich Gasthäuser und ließen sich vom afghanischen Stoff Kleidung schneiden. Die berühmte Chicken Street im Stadtviertel Chardinau wurde ihre Wiege. In den darauffolgenden Jahren reihten sich in dieser Straße Lokal an Lokal. Mehrere, vielleicht euch durch den Namen bekannten Lokale wie Siggis, eine von den Deutschen betriebene Bar, 50 Hours Club, Marco Polo oder Cyber Restaurant wurden eröffnet. Vielleicht erinnern sich einige von euch an diese Zeit und waren selber in diesen Restaurants. Nach so vielen Jahren ist heute die Siggis Bar eine Tankstelle vor der ein paar Schuhputzer ihr Glück versuchen. In Cyber Restaurant hat sich das Finanzministerium einquartiert, mit bewaffneten Soldaten vor der Tür. 50 Hours Club ist der Sitz einer Hilfsorganisation. Heute warten in der Chicken Street einige Teppichhändler vergeblich auf Touristen. Die einzige Avenue der Hippies ist nach so vielen Jahren der Armut und des Krieges eine unanschauliche Straße, die sich zu Schlamm verwandelt, wenn es regnet. Ein, zwei Anschläge auf diese Straße haben verursacht, dass sie von Zureisenden gemieden wurde und wird. Die Restaurants, die voller Hoffnung im Jahre 2001 wieder geöffnet haben, mussten wieder schließen. Wenn man heute einige Afghanen fragt, wie sie die Hippie-Zeit in ihrem Land empfunden haben, dann antworten sie einem, dass die 70er und die Hippies das Beste waren, was Afghanistan passieren konnte. Denn zu dieser Zeit herrscht ein Klima von Freiheit und die Geschäfte boomten dank der vielen Touristen. Viele von den damals jungen Afghanen sind wie Hippies mit langen Haaren herumgelaufen. Sie haben sich europäisch gekleidet, sie trugen Lee-Jeans und die Mädels trugen Röckchen. Sie waren wie die Jugendlichen von heute. Sie feierten Partys, gingen in Clubs. Heute prägt die Burka wieder das Straßenbild Afghanistans. Einige Männer haben damals Hippie-Frauen geheiratet, mit denen sie dann ausgewandert sind. Wenn sie heute wieder nach Afghanistan zurückkehren, dann sind sie schockiert über das, was sie hier antreffen. Afghanistan ist nicht mehr das friedliche Land, welches einmal die Menschen aus aller Welt angezogen und bezaubert hat. Nicht mehr das schöne Kabul aus den 70ern, wo viele ihre unbeschwerte Jugend verbracht haben. Wenn man sich das traurige Afghanistan von heute anschaut, Armut, Korruption, Gewalt, dann kann man überzeugt sagen, dass Afghanistan eine neue Hippie-Generation braucht. Jetzt hören Sie ein Interview mit einem afghanischen Maler und Architekturstudent, der in Darmstadt wohnt. Studiert. Ich habe heute das Interview mit ihm geführt. Ja, bitteschön. Also, erstmal mal hören wir das Interview. Ja. Herzlich willkommen in unserer Sendung Stimme der Architektur. Wer ist Salman Mahmoudzadeh und was macht er in Darmstadt? Ich bin circa seit 18 Jahren in Deutschland und ich studiere circa seit 8 Jahren hier in der Technischen Universität Darmstadt, Fachbereich Architektur. Ich bin, als ich mein Abitur in Afghanistan gemacht habe, in der Stadt Herat. Damals war ich in Russland in Afghanistan und nach dem Abitur habe ich mich entschieden, Afghanistan zu verlassen. In welchem Jahr war es? Circa vor 18 Jahren. Und sonst musste ich zum Militärdienst gehen und das wollte ich natürlich nicht machen. Und damals war ich auch ein sehr junger Mann und für mich war eigentlich auch sehr schwierig von der Familie, auch von der Stadt und auch von... Du musstest für die Russen im Militär gehen oder gegen die Russen? Nee, für Russen, weil wir lebten dort und jeder musste einen Militärdienst leisten. Und dann habe ich das Land verlassen und dann ging ich nach Pakistan, lebte ja dort, ich glaube, zweieinhalb oder drei Jahre lebte ich in Pakistan und dann habe ich eine Gelegenheit bekommen und dann bin ich nach Deutschland gekommen. Bist du selber Pashtun oder? Nee, eigentlich ist es für mich ist es nicht sehr wichtig, Pashtun oder Tajik oder Hazare, aber wir sind Tajiken, ja. Wir sprechen Deri, weil der Herat, es ist im Osten von Afghanistan. Die Menschen sprechen überwiegend Deri. Weil du gesagt hast, dass du von Afghanistan nach Pakistan gegangen bist und da sind mehr oder weniger Pashtun in Pakistan. Ja, das hast du eigentlich recht, dass da an den Osten von Afghanistan mehr pashtunische Bevölkerungsleben, aber es damals war einfacher nach Pakistan zu gehen als nach Iran. Dann wie bist du von Pakistan nach Deutschland gekommen? Wie ich von Afghanistan nach Pakistan ging, so bin ich auch nach Deutschland gekommen. Du hast auch mir vorhin gesagt, dass du im Herat dich mit Malerei beschäftigt hast. Wie bist du darauf gekommen? Dass der Herat ist eine Stadt, auch in der Geschichte, es ist viele Maler, Architekten, viele Poeten und viele Wissenschaftler hat dort gegeben. Und der Besart, der berühmte Miniaturmaler, hat im Herat gelebt und überwiegend seine wichtigen Werke sind im Herat entstanden. Ich vermute, dass er im 14., 15. Jahrhundert gelebt. Und nach ihm viele andere Leute, besonders im Herat, haben seine Tradition zu aufbewahren und weiterzuentwickeln. Und in meiner Zeit, als ich dort war, war der Ustad Mash'al, das war unser Lehrer oder unser Meister in dieser Kunstschule. Er hat auch den Stil von Besat eigentlich weitergeführt. Und ich war Vormittag in normaler Schule und Nachmittag ab 2-3 Uhr, dann war ich in der Atelier vom Ustad Mash'al. Und dort habe ich dann überwiegend diese Ornamentkunst von ihm gelernt. Weil wir haben auch, der Ustad Mash'al hat sich überwiegend auch mit Ornamentik beschäftigt. Und auch damals, ich habe zum Beispiel auf Teller, auf Krüge und ähnliche Gegenstände haben wir gezeichnet. Natürlich haben wir erstmal die Ornamente so gelernt und dann haben wir ihm auf die Gefäße gemalt. Wie sieht aus diese Ornamentmalerei? Ist das mehr die realistische Bilder oder sind überwiegend Fantasiebilder? Normalerweise dort ist auch eigentlich diese Verbildlichen ist es verboten gewesen, aber ich denke auch, dass der Besat war, dass der Erste, die versuchte, eine Art, vielleicht auch eine zweidimensionale Menschen- und Tierendarstellung sich zu erlauben, dass das gemacht hat. Und ich habe einmal den Mash'al gefragt, den Ustad Mash'al gefragt, hallo Meister, wieso diese Pferde sind so schöne Pferde oder diese Frauen oder diese Körper sind nicht so ganz realistisch? Und dann er meinte, der Welt von uns, was wir malen, es ist etwas, eine Wirklichkeit zwischen Erde und Himmel. Das könnte ich jetzt vermuten, dass es so ein Fantasiewelt ist. Eine Zwischenstation. Ja, ein Fantasiewelt. Wie haben die Bevölkerung das reagiert auf diese Malerei? Wurde das akzeptiert oder gab es schon eine Akzeptanz für diese Bilder? Oder? Für die besadische Schule im Herat damals, auch im Jetzt, gibt es eine große Achtung. Die Menschen schätzen das, auch früher haben sie geschätzt. Und auch Mash'al hat selber auch Skulpturen gemacht, aber überwiegend Pferde, die zum Beispiel ein Teil von seinen Pferden, die in dem Park im Zentrum der Stadt war, die ich glaube in der Zeit von den Taliban wurde zerstört. Aber jetzt habe ich gehört, dass seine Schule haben sie wieder so hergerichtet, wie die Mash'al damals das gemacht hat. Aber überwiegend Mash'al hat Ornamente gemacht. Ist diese Malerei auch über Wandmalerei übergegangen? Ja, so ein wichtiges Werk vom Ustad Mash'al ist eine Art Bürgerhaus im Herat, die vor seinem Tod, er hat eine ganze Halle mit Wandmalerei und auch Gipsarbeiten gemacht, natürlich mit vielen Schülern von ihm. Und das war eigentlich so eine Art Erinnerung von ihm. Er wollte eine wichtige Erinnerung von sich hinterlassen, ich vermute. Und dann haben sie auch, dass Taliban versucht haben, das mit dem Gips und mit den Farben das übermalen und zerstören. Und ich habe die nur davon Bilder gesehen, aber jetzt habe ich gehört, dass auch versuchen sie sehr geschickt, diese Gipsschichten und Farben zu entfernen und wieder das herzustellen. Inwieweit schätzt du, dass die Menschen, die im Herat gewohnt haben, schon mit Taliban im Einklang kamen? Oder haben sie versucht, auch das diese Kulturschätze zu zerstören? Oder denkst du, dass sie sich nicht beteiligt hatten? Und wie findest du die? Aber ich glaube, ihre Bewegung, besonders in der Stadt Herat, war eine fremde Herrschaft. Und die Leute waren, ich war einmal dort in der Zeit, sehr distanziert, und ich glaube nicht, dass die Leute was da mitgemacht haben. Bist du schon mal in dieser Zeit, in der du in Deutschland bist, auch nochmal zurückgegangen? Ja, bin ich ja zweimal zurückgegangen, einmal in Zeit von Taliban und einmal jetzt vor 5 Jahren war ich auch einmal. Das heißt, du warst schon einmal in Zeit der Taliban im Herat gewesen? Im Herat gewesen, ja. Ganz kurz, ich glaube so 40 Tage. Musst du da Bart tragen? Ja, ich hatte eine kleine Bart, aber ich war meistens auch zu Hause. Bin ich kurz rausgegangen, habe ich auch nicht so groß was unternommen. Mhm. Weil die Kaltzeit war natürlich sehr knapp, man hat Freunde und Familien besucht. Mhm. Und dann war zack, die 40 Tage weg. Ja. Und habt ihr auch Frauen gehabt in dieser Malereischule? Ja, damals gab es auch, dass Frauen, die gemalt haben, und auch jetzt gibt es sehr viele auch Frauen, die das machen. Auch der Kunst der Kalligrafie ist auch sehr beliebt. Ich weiß nicht, ob der Ustad Mashal auch, ich glaube, er hat auch geschrieben, aber das war nicht sein Hauptthema. Aber diese Kunst ist auch damals und auch jetzt ist sehr beliebt, der Kunst der Kalligrafie. Kalligrafie wird auch im Herat beim Architektur benutzt? Ja, im Altarchitektur hat man das an den Fassaden benutzt, auf den Kacheln und so. Zurück nach Deutschland. Wie ist, bist du mit deinem Leben in Deutschland zufrieden und wie ist das jetzt Leben in Deutschland für dich jetzt? Ja, als ich damals von dort kam und natürlich war es auch, weil ich auch sehr jung war, für mich war auch einmal schwer, meine Familie oder auch diese Freunde und diese Landsleute irgendwie im Stich lassen und weggehen. Aber ich habe mir gedacht, ja, da muss ich wirklich was Wichtiges machen. Wirklich was Großes machen, die eine Herausforderung für mich wäre. Und habe ich immer danach gesucht, wonach, und irgendwann kam ich auf die Idee vom Architektur, und natürlich, das war auch sehr verwandt mit den Sachen, was ich damals im Herat gemacht habe. Und dann habe ich angefangen, hier in TU Darmstadt Architektur zu studieren. Eigentlich die ganze Zeit habe ich jetzt Architektur studiert und auch meinen Lebensunterhalt verdient. Du hast auch erzählt, dass du, also du hast mir eigentlich privat erzählt, aber dass du auch Reisen unternommen hast nach Iran. Ja, habe ich glaube, zweimal auch, die ich nach Afghanistan gereist habe, nicht einmal habe ich über Pakistan, aber ich war zweimal auch im Iran gewesen in dieser Zeit. Wie ist es als Afghaner im Iran? Ich glaube, ich habe sehr viel gehört, dass die Afghanen dort nicht besonders gut geht oder dass sie nicht, man hat keine große Achtung auf sie. Aber so persönlich mir eigentlich hat in der Zeit es nicht passiert. In welchem Stadt hast du besucht? Ich war in Teheran und dann war ich in Mashhad. Teilweise bin ich auch mit dem Bus gefahren und auch geflogen. Aber so bin ich so groß mit den Menschen dort nicht in Kontakt gekommen. Aber ich muss dir sagen, dass ich hier in Deutschland viele Perser kennengelernt und zwei, drei gute Freunde habe ich von denen. Und jetzt ist ein Freund von mir ist wieder nach Iran gegangen, der Sasan Azadzah ist auch ein sehr guter Freund von mir. Und aber dort... Ich habe eigentlich selber nicht gelebt. Ich bedanke mich. Ich danke dir auch. Also soweit ich verstanden habe, weil ich komme auch selber aus dem Iran und die Sprache aus Herat kann ich schon teilweise verstehen. Ich glaube, es geht um ein Mädchen, dieses Lied, dass sie sehr süß sein soll. Ja, die herotische Mädchen wird hier sozusagen umworben. Ja, du hast mir auch gerade erzählt, dass Kandulak, dieses Begriff, heißt Süße. Das finde ich nicht sehr, sehr interessant. Ich wollte auch ganz kurz über der berühmte Maler Behzad was erzählen. Der war in der Zeit von Safaviden im Herat gewesen. Safaviden haben auch in Gebieten Iran, also heutige Iran und heutige Afghanistan, haben regiert, eine schiitische Dynastie zwischen 1501 bis 1736. Der berühmte Maler Behzad wurde von Herat nach Tabriz geholt. In königlichen Werkstatt musste er für Shah Tahmasp im Malwerkstätten arbeiten und er hat auch zu Kunstschätze im Shiraz und Tabriz beigetragen. Vielleicht hören wir noch eine andere Musik. Mhm. Oder vielleicht kann ich auch kurz über besondere Merkmale der safavidischen Malerei etwas erzählen. Besondere Merkmale der safavidischen Malerei sind die erzählische Lebendigkeit. Die sind sehr lebendig und figurhaft und in Bezug mit subtilen Bezügen ausgedruckt. Und die sind sehr, sehr poetisch und schöne Landschaften werden in dieser Malerei dargestellt. Feine Zeichnungen und die haben auch sehr leuchtende Farben. Und dann auch Buchmalerei ist auch im Safavidischen Reich, hat sich sehr entwickelt und vor allem unter Einflüsse von berühmten Buchmaler Behzad aus Herat. Gut, dann hören wir jetzt ein Musikstück von berühmten Sänger Ahmad Zoyer.